Feinstaub, Reflexionen. Bernstein, sympathische Effekte. Schatten, Ragen, die Risse, Spalten, Falten zu überdecken. Von der Maschinerie Erinnerung erfasst. Stereoskopisch die Szenerie, dazwischen Abbild, Ahnung, Abbild, Schwenken. Das vollkommene Paar, die abgekühlte Landschaft bei erstem Tageslicht. Das vollkommene Paar, die abgekühlte Landschaft bei erstem Tageslicht. Es schien alles zueinander zu passen. Der schlanke Arm des Plattenspielers hob sich nach 5 Stücken, um nicht zu lange wortlos zu bleiben, verfielen wir in Berührungen. Es war, nachdem wir das Zelt aufgebaut und die letzten Sachen verstaut hatten. Über dem braunen Auge des Weihers stürzten Libellen aus der Formation. Wir standen nackt in dem vom Wind gescheitelten Gras. Das vollkommene Paar, die abgekühlte Landschaft bei erstem Tageslicht. Das vollkommene Paar, die abgekühlte Landschaft bei erstem Tageslicht. Wassertropfen leckerinnen von schmiedeeisernen Gittern auf Fahrradsätteln, Sonnen liegen in die Pfützen. Von geknittertem Asphalt. Von der Maschinerie erfasst. Stereoskopisch die Szenerie, dazwischen Ahnung, Abbild, Schwenken. Die Aufschüttung des Weges ist nicht sehr tief. Kein Verrutschen im Gestein. Kein malender Klang. Es gibt ihn also doch den Weg. Davor stehen andere, haben Gebinde gelegt. Das vollkommene Paar, die abgekühlte Landschaft bei erstem Tageslicht. Das vollkommene Paar, die abgekühlte Landschaft bei erstem Tageslicht.